Fit in Deutsch 2. Hören. Teil 1. Training. Du hörst Mitteilungen für Jugendliche im Radio. Zu jeder Mitteilung gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Mitteilung zweimal. Mitteilung 1. Schreibt ihr gern Gedichte oder Geschichten? Vielleicht habt ihr auch schon einmal etwas für eure Schulzeitung geschrieben. Dann macht mit bei Junge Literatur. Dazu sind Kinder und Jugendliche aus ganz Europa zu einem Schreibwettbewerb eingeladen. Das funktioniert ganz einfach. Ihr schreibt eure Gedichte und Geschichten in deutscher Sprache. Dann schickt eure Texte bis zum 10. Januar an die Organisatoren. Der Wettbewerb findet in zwei Altersgruppen statt. Von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Jahren. Die 20 Besten aus jeder Altersgruppe dürfen an der internationalen Projektwoche im Juli in Wien teilnehmen. Kostenlos natürlich. Das Besondere an der internationalen Projektwoche: Am letzten Tag könnt ihr eure Arbeiten einem großen Publikum vorlesen und auf großen Plakaten in der Stadt aushängen. Und noch mehr. Eure Texte kommen auch in ein Buch und stehen im Internet. Weitere Informationen zum Projekt Junge Literatur findet ihr im Internet unter www.jungeliteratur.com. Bei Fragen könnt ihr euch telefonisch oder per E-Mail melden. Also, all ihr großen und kleinen Autorinnen und Autoren, meldet euch!